Ja, vielen Dank für die Einführung und ja, heute vielleicht eine ganz kleine Entschuldigung vorweg. Es könnte ein bisschen umwegig erscheinen, dieser Vortrag. Ich komme nicht irgendwie sofort inmitten der zentralen Begriffe, die schon genannt wurden. Das ist einfach, glaube ich, also mir ist aufgefallen, wieder bei der Beschäftigung mit Benjamin, dass Benjamin wirklich eine große Schwierigkeit birgt. Also ich bin da immer wieder vor große Rätsel gestellt und habe auch nicht das Gefühl, sehr souverän irgendwie zu sein. Und ganz anders, als mir das in der Zwischenzeit mit Adorno oder Marx geht, wie beim letzten Mal, wo ich eigentlich kaum noch oder das Gefühl habe, nicht mehr viel Überraschendes zu entdecken. Bei Benjamin ist es ganz anders. Da ist immer was Überraschendes da und es bleibt auch immer irgendwie schwierig zu greifen. Also ich bitte um Nachsicht so ein bisschen schon vorweg. Ja. Aber damit also zum Vortrag Primat der Politik beziehungsweise eigentlich der Geschichtspolitik zu Walter Benjamins Reflexionen über den Begriff der Geschichte. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass sich Walter Benjamin, nachdem er seine Hoffnung auf eine akademische Karriere 1925, nachdem diese Hoffnungen gescheitert waren, als freier Schriftsteller, Essayist und Literaturkritiker verwirklichte und sich als solcher auch einen Namen machte. Bekannt sein dürfte zudem, dass er ab 1934 freier Mitarbeiter des bereits exilierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung war, in dessen Organ, der Zeitschrift für Sozialforschung, auch wichtige Arbeiten publiziert wurden von ihm, darunter die Abhandlungen zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit auf Französisch, der sogenannte Fuchs-Aufsatz, Eduard Fuchs, der Sammler und Historiker und über einige Motive bei Baudelaire. Vielleicht weniger bekannt ist, dass Benjamin seit seinem Studium schon geschichtsphilosophische Probleme wälzte. Er wollte zunächst über Kant und die Geschichte promovieren. Und er hat bereits in seiner 1917 entworfenen, 1925 dann als Habilitationsschrift eingereichter, allerdings abgewiesener Monographie Ursprung des deutschen Trauerspiels eine eigenständige Theorie historischer Erkenntnis und Darstellung entwickelt. Ich möchte meine Darstellung deshalb und in der Hoffnung, dass das zum Verständnis beiträgt, mit wenigen Hinweisen auf geschichtsphilosophische oder methodologische Motive beginnen, die schon im sogenannten Trauerspiel bzw. Barockbuch, also der gescheiterten Habilitation, begegnen und die Benjamin dann auch wieder oder immer noch in seinen Überlegungen zum Geschichtsbegriff im Zusammenhang des Passagenwerks, das heißt eben auch in seinen Reflexionen zum Begriff der Geschichte beschäftigen. Dann erst werde ich mich ausführlicher den Reflexionen über den Begriff der Geschichte widmen, wobei ich auch hier etwas umwegig zunächst einmal was zum Status und auch zur biografischen und historischen Verortung voranstellen möchte, bevor ich dann auf zentrale Motive und Begriffe eingehe. Also zunächst zu Reflexionen auf Geschichte und Methode im Barock- bzw. Trauerspielbuch. Wie gesagt, das ist schon 1917 entworfen und dann 1925 als Habilitationsschrift eingereicht und publiziert wurde es dann 1928. Dieses Barockbuch wird inzwischen auch in der Benjamin-Forschung als eine Quelle angesehen, in der Benjamin eine eigenständige Geschichtskonzeption zum ersten Mal entfaltete. Hier beschäftigten ihn bereits zwei Probleme, die für seine späteren Überlegungen zum Begriff der Geschichte sowie seine Geschichtsphilosophie zentral bleiben und die in meinen Augen überhaupt als Schlüsselfragen der Geschichtsphilosophie gelten können. Beide Probleme werden von Benjamin in der sogenannten erkenntniskritischen Vorrede des Buches akzentuiert, was schon nahelegt, dass er sie als im weitesten Sinne erkenntnistheoretisch oder methodologisch einordnet. Ein Problem betrifft die Frage der Darstellung, vor die sich, wohlgemerkt nicht-akademische Philosophie, Benjamin zufolge immer gestellt sieht, wenn sie etwas neu oder gegen den bisherigen Strich denken will. Gleich der erste Satz der Vorrede lautet, Zitat, es ist dem philosophischen Schrifttum eigen, mit jeder Wendung von Neuem vor die Frage der Darstellung gestellt zu sein. Dieses Problem könnte nebensächlich erscheinen. Ist es aber nicht. Wenn es nebensächlich wäre, hätten nicht so viele uns bekannte Philosophen mit dem Problem der Darstellung oder auch des Anfangens ihrer Philosophie gerungen. Erst recht aber gilt das für Darstellungen, das heißt zugleich Vorstellungen, Bilder der Geschichte. Zumal wir bei ihrer Darstellung gewöhnlich und gewöhnlich auch unreflektiert auf die lebensweltlich vertraute Form der Erzählung zurückgreifen, die uns Ereignisse in kontinuierlicher Folge bzw. folgerichtig, also chronologisch, teleologisch oder kausal ordnet. Genau mit dieser Vorstellung, diesem Bild, will Benjamin brechen. In der erkenntnistheoretischen Vorrede des Barockbuchs diskutiert er zunächst, welche Form der Übung und Literatur der philosophischen Wahrheitssuche angemessen sein kann und was überhaupt Gegenstand dieser Wahrheitssuche, also auch der philosophischen Darstellung ist. Diesen Gegenstand nennt er hier Idee. Zitat: Die großen Philosophen stellen die Welt in der Ordnung der Ideen dar. Ideen wiederum sind für ihn nicht einfach allgemeine Begriffe, also Begriffe, die durch Abstraktion oder Induktion gewonnen werden können und unter die sich dann andersherum einzelne Phänomene subsumieren lassen. Benjamin bestimmt Ideen vielmehr als die objektive, virtuelle Anordnung der Phänomene, ihre objektive Interpretation. In seinen Worten repräsentieren Ideen die Phänomene oder in einem Vergleich, Zitat, die Ideen verhalten sich zu den Dingen wie die Sternbilder zu den Sternen. Und darstellen lassen sich Ideen, Benjamin zufolge, nur in einer Konfiguration von Begriffen. Ich will jetzt nicht weiter auf die Ideenlehre bzw. auch den Ideenbegriff eingehen. Aber dieser Ideenbegriff findet eine Entsprechung im Zusammenhang mit Benjamins Überlegungen auch zur spezifischen Geschichtlichkeit von Kunstwerken. Diese Geschichtlichkeit, so führt er aus, erschließt sich gerade nicht in Kunstgeschichte, sondern nur in Interpretation. Und das wiederum meint, eventuell lässt sich ein kontinuierlicher Wandel bzw. eine Entwicklung der Techniken, Materialien, Medien und Methoden der Herstellung bzw. Produktion von Kunstwerken geschichtlich rekonstruieren und darstellen. Und diese Entwicklung wiederum kann selbst ein Pfad des umfassenden Wandels der Weisen und Techniken der Naturbeherrschung sein oder mit Marx gesprochen der Entwicklung der Produktivkräfte. Aber der historische Sachgehalt und damit der philosophische Wahrheitsgehalt erschließt sich Benjamin zufolge dergestalt nicht. Zur Erschließung dieses Wahrheitsgehalts bedarf es vielmehr, so schreibt Benjamin, einer Doppeleinsicht aus einerseits Restauration, also Wiederherstellung, und andererseits Rettung im Sinne einer Freilegung eines Unvollendeten, Unabgeschlossenen. Ich denke, in diesen hier sehr vereinfacht dargestellten erkenntnistheoretischen Überlegungen liegt ein erster Schlüssel zum Verständnis seines Geschichtsdenkens. Das heißt vor allem für seinen Widerstand gegen die Vorstellung bzw. Darstellung von Geschichte als umfassenden, kontinuierlichen Prozess und vor allem Fortschritt. Und vielleicht lässt sich hier auch schon die Grundunterscheidung erkennen zwischen einem technischen Fortschritt oder Fortschritt der Produktivkräfte und eines menschlich Möglichen im Sinne der Humanität. Benjamin löst Letzteres von Ersterem, also die Humanität von dem technisch Möglichen bzw. dem Fortschritt der Produktivkräfte. Und er eröffnet damit dem historischen Materialismus die Möglichkeit, sich vom Determinismus und vom Fortschrittsbegriff, sei es eben auch nur der Produktivkräfte, zu befreien. Das Problem der Darstellung von Geschichte beschäftigt Benjamin dann auch noch im Kontext seines Passagenprojekts, an dem er zwischen 1927 und 1940 mehr oder weniger kontinuierlich arbeitete und in dem sich auch zahlreiche wichtige Aphorismen und Reflexionen finden, die Hinweise auf seine Geschichtskonzeption enthalten. Im Rahmen dieses Projekts legte Benjamin bekanntlich eine riesige Materialiensammlung, also ein ganzes Archiv aus Texten, Bildern, Fotografien, Bauplänen etc. an, ohne jedoch zu einem Abschluss oder auch nur einer Übersicht oder geplanten Anordnung zu kommen. Wie schon im Barockbuch ging es Benjamin auch hier zunächst und explizit um einen Bruch mit allen akademischen Traditionen und Konventionen. Die Passagen waren, Zitat, als radikaler Gegensatz zur bisherigen und überkommenen Geschichtsforschung konzipiert. So jedenfalls schrieb Benjamin 1935 an Gretel Kablus. In oder mit den Passagen wollte Benjamin eine neue dialektische Methode der Historik zur Anwendung bringen und zugleich eine kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung vollziehen. Zwischen dem frühen Barock bzw. Trauerspielbuch und den Passagen zeigen sich weitere Analogien, die zu beachten in meinen Augen aufschlussreich sein können, wenn wir die Spezifik des Geschichtsdenkens, der Geschichtsphilosophie Benjamins verstehen wollen. Benjamin selbst hat auf diese Gemeinsamkeiten reflektiert und nachdrücklich hingewiesen. Zwar nehmen beide Projekte, also das Barockprojekt und die Passagen, aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Zeiten in den Blick. Das Trauerspielbuch das 17. Jahrhundert von Deutschland aus, die Passagen das 19. von Frankreich aus. Aber sie gleichen einander in der inneren Konstruktion. Bei beiden steht jeweils die Entfaltung eines Schlüsselbegriffs im Zentrum, also das, was Benjamin vorher Idee genannt hat. Nämlich der Begriff des Trauerspiels im Trauerspielbuch und des Fetischcharakters der Ware in den Passagen. Durch die Entfaltung des Begriffs des Trauerspiels und seiner Abgrenzung auch von der Tragödie erinnert und rettet Benjamin im Barockbuch die Verzweiflung und Verachtung der Welt in dieser Zeit, die sich eben in Trauerspielen ausdrückt. Eine Verzweiflung, die in seinen Augen bisher noch gar nicht erkannt wurde, schon gar nicht von der akademischen Germanistik. Der Begriff des Fetischcharakters der Ware wiederum dient ihm dazu, im Passagenprojekt die Kultur des Hochkapitalismus zu erschließen, deren Schicksal ihr Warencharakter ist. Zudem geht es ihm hier um einen konkreten Gegenentwurf zu einer, Zitat, verdinglichten Vorstellung von Kultur, welche die vermeintlichen Schöpfungen des menschlichen Geistes als Güter betrachtet, die Stück für Stück inventarisiert werden können. In dieser Vorstellung, so seine Kritik, nochmal Zitat, verlor sich das Bewusstsein, dass sie, also diese Kulturgüter, nicht nur ihr Entstehen allein, sondern auch ihre Überlieferung einer dauernden gesellschaftlichen Arbeit verdanken, in der zudem diese Güter selbst verarbeitet, nämlich verändert werden. Zitat Ende. Ich denke, wie Marx im Rahmen der Kritik der politischen Ökonomie an ökonomischen oder philosophischen Theorien, an politischen Programmen, Gesetzestexten oder auch Selbstverständnissen der Akteure, ideologiekritisch Wahrheit und Falschheit aufweist und die Ursachen diverser Mystifizierungen erklärt, so will Benjamin an und auch unterhalb der sinnlich erfahrbaren Oberflächen spezifischer Dinge des 19. Jahrhunderts, also der Pariser Straßen, Passagen, Architekturen, Interieurs, aber auch der Romane, Dichtungen oder Werken der bildenden Kunst, das Phantasmagorische aufzeigen. Er will zeigen, dass und inwiefern sie Versprechen und Trug zugleich sind, dass und inwiefern sie zugleich als Wunschbilder des Kollektivs fungieren, wie auch als falscher Schein, der die Falschheit der sozialen Praxis verdeckt. Und noch eine Gemeinsamkeit zwischen Barockbuch und Passagenwerk ist hinsichtlich der Eigenart des Geschichtsdenkens Benjamins aufschlussreich. Beide mobilisieren eine, freilich je eigene, Erkenntnistheorie. Für das Barockbuch ist sie in der bereits erwähnten erkenntnistheoretischen Vorrede entfaltet. Die erkenntnistheoretischen Überlegungen zum Passagenprojekt wiederum sowie zum hier zugrunde liegenden komplexen Geschichtsbegriff Benjamins dürften ihre konzentrierteste Formulierung in den Reflexionen über den Begriff der Geschichte gefunden haben. Allerdings gibt es auch markante Unterschiede zwischen Barockbuch und Passagenprojekt. Darunter zwei markante theoretisch-methodische Verschiebungen oder Entwicklungen, die sich zwischen diesen beiden Arbeiten feststellen lassen. Verursacht wurden diese Verschiebungen sicherlich maßgeblich durch Benjamins intensive Auseinandersetzung zum einen mit den Arbeiten des Instituts für Sozialforschung, besonders den Horkheimers und Adornos, zum anderen auch durch seine von Karl Korsch beeinflussten oder geleiteten Marx-Studien und schließlich außerdem durch seine Arbeit mit neuen Medien sowie künstlerischen Avantgarden, wobei vor allem die Zusammenarbeit mit Bert Brecht prägend gewesen sein dürfte. Diese Einflüsse jedenfalls können erklären, dass die späteren Materialiensammlungen und Untersuchungen zum einen maßgeblich auch sozial- und ökonomiekritische Studien oder Überlegungen enthalten, während diese im Barockbuch gänzlich fehlen. Im Kontext des Passagenprojekts studierte, exerpierte, sammelte Benjamin Texte und Zitate, zum Beispiel zu den Frühsozialisten, zur Geschichte des Klassenkampfs und zu sozialen Bewegungen, zu den ersten Arbeiterassoziationen, zur Börse, zur Wirtschaftsgeschichte, zu Innovationen in Technik, Verkehr, Medien, Architektur, und er exerpierte intensiv Marx, von den Frühschriften bis zum Kapital. Diese Einflüsse zeigen sich aber außerdem daran, dass Benjamin im Passagenprojekt einen dezidiert emanzipatorischen sowie politischen Anspruch formuliert. Politik erhält den Primat über die Geschichte. So heißt es programmatisch im frühesten Entwurf der Passagen, aus dem Benjamin Horkheimer und Adorno bereits 1929 vorlas. Und dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Instrumentalisierung der Geschichte im Namen irgendeiner parteipolitischen oder überhaupt politischen Doktrin, sondern es geht Benjamin um eine gänzlich neue Art der Geschichtsbetrachtung und Darstellung, in der zunächst überhaupt reflektiert oder deutlich wird, dass und inwiefern jede Geschichtsbetrachtung bestimmte Effekte bzw. bestimmte gesellschaftliche Funktionen hat. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht sucht Benjamin nach einer dialektisch-kritischen Geschichtsschreibung, die, Zitat, sowohl der jeweiligen konkret geschichtlichen Situation ihres Gegenstands als auch der konkret geschichtlichen Situation des Interesses für ihren Gegenstand gerecht werden soll. So an das Gewesene herangehen, das heißt, nicht wie bisher es auf historische, sondern auf politische Art in politischen Kategorien behandeln. Wie genau diese neue politische Weise, Geschichte zu begreifen und darzustellen, aussieht, führt Benjamin leider nicht detailliert aus. Also das sollte das Passagenwerk leisten. Bestenfalls ließe sich es deshalb aus den Materialien, die Benjamin da versammelt hat, konstruieren. Also dann auch experimentell, aber sehr mal ein interessantes Projekt, glaube ich. Dennoch scheint mir naheliegend, dass es Benjamin sehr grundlegend um eine Dekonstruktion nicht nur des bisherigen Geschichtsdenkens geht, sondern auch der darin sich konstituierenden historischen Subjekte. Seien diese Sieger oder Verlierer, Unterdrücker oder Unterdrückte. Wer oder was immer sich bisher als Subjekt konstituieren konnte oder Identität bilden konnte, indem es die Geschichte seiner Kämpfe, Siege oder Niederlagen erzählte und sich gegebenenfalls zum Erlöser künftiger Generationen bzw. befreiter Enkel aufspielte, spielt mit im Spiel der Geschichte der Sieger. Benjamin hingegen scheint zu ganz anderen, neuen Komplizenschaften aufzufordern, die spontan im Angesichts der Katastrophe geschlossen werden müssen zwischen uns und den bisher unsichtbaren, den vergessenen Toten, den subalternen Menschen mit ihren frustrierten Hoffnungen und Wünschen. Politisch wäre diese Komplizität oder Solidarität, weil sie Subalterne überhaupt erst sichtbar und hörbar macht, sie ins Politische erhebt und damit auch ermächtigt. Und politisch wäre diese Komplizenschaft auch, weil sie auf eine gänzlich neue Praxis der Sichtbarmachung und der Vervielfältigung der Stimmen im Raum des Politischen hinausläuft. In diesem Sinne wäre dies auch radikal gesellschaftskritisch. Ich spreche aber im Konjunktiv, weil ich mir meiner Lesart durchaus nicht sicher bin, aber irgendwie erscheint sie mir plausibel und vor allem erscheint sie mir sehr aktuell. Vor diesem politischen Aspekt oder Anspruch des Geschichtsdenkens Benjamins, von diesem politischen Aspekt oder Anspruch des Geschichtsdenkens Benjamins zeugen neben verschiedenen Reflexionen über den Begriff der Geschichte noch zahlreiche weitere Notizen zu den Passagen, die sich vor allem in den sogenannten Konvoluten N zur Theorie der Erkenntnis und des Fortschritts und K zu Traum und Erwachen finden. In diesen Konvoluten finden sich interessanterweise neben einschlägigen Zitaten aus Schriften verschiedener anderer Theoretiker, darunter eben Marx und Engels, Karl Korsch, Lotze, aber auch Turgot, zahlreiche eigene aphoristische Überlegungen zum Zusammenhang von Erfahrung, Erkenntnis, Darstellung von Geschichte, die Benjamin teilweise wörtlich in die Reflexion über den Begriff der Geschichte übernahm. Übrigens auch in andere der schon genannten Schriften, wie in den Fuchsaufsatz oder auch im geplanten Buch Baudelaire als Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus und auch in den Kunstwerkaufsatz oder Reproduktionsaufsatz. Also auch dort zeigen sich wörtliche Übernahmen aus diesem großen Archiv, beziehungsweise muss man sagen, also aus Benjamins Zettelkasten. Also die Passagen sind irgendwie Benjamins Zettelkasten, kann man glaube ich sagen. Aber gewöhnlich wird eben nicht das Passagenprojekt, sondern über den Begriff der Geschichte als das philosophische Vermächtnis Benjamins angesehen. Deshalb möchte ich jetzt auch endlich darauf kommen, auf diese eingehen. Der Text ist zum Vermächtnis geworden, schrieb Adorno bereits in einer Vorbemerkung zu dem Benjamin gewidmeten Gedenkheft des Instituts für Sozialforschung, in dem die Reflexionen 1942 erstmals abgedruckt worden. Und weiter, seine fragmentarische Gestalt schließt in sich den Auftrag der Wahrheit dieser Gedanken, die Treue zu halten, durch Denken. Ich möchte im Folgenden versuchen, diesem Auftrag ein wenig gerecht zu werden. Und das ist nicht einfach, weil nicht nur das Fragmentarische, sondern auch die Editions- und Rezeptionsgeschichte einige Zugänge verstellt oder erschwert haben. Schon die häufige Bezeichnung als Thesen oder geschichtsphilosophische Thesen, die auf die Herausgeber zurückgeht, ist missverständlich. Benjamin selbst spricht in Briefen meist von Reflexionen und im einzigen Typoskript, in dem sich eine auf ihn selbst zurückgehende Überschrift findet, lautet diese eben schlicht über den Begriff der Geschichte. Zudem hat Benjamin diese Reflexion über den Begriff der Geschichte in keiner der überlieferten Fassungen zur Publikation vorgesehen. Im Gegenteil hat er sogar ausdrücklich vor einem unvermeidlichen, enthusiastischen Missverständnis gewarnt, dem eine Veröffentlichung Tor und Tür öffnen würden. Eine große Schwierigkeit oder ein Einfallstor für Missverständnisse könnte Benjamin selbst darin gesehen haben, dass die Reflexionen zwar einerseits mit dem Anspruch auftreten, einen dialektisch-kritischen Geschichtsbegriff zu entwickeln, das heißt auch eine Antwort vorzuschlagen, auf die Frage, wie die Konstruktion eines wahren Bildes der Vergangenheit gelingen kann, die zugleich zur Transformation oder Revolutionierung gegenwärtiger Praktiken beiträgt. Auf der anderen Seite lässt sich an den hochgradig komprimierten Reflexionen aber kein leicht nachvollziehbarer, irgendwie folgerichtiger Gedankengang dahin erkennen. Letztlich sind die einzelnen Abschnitte oder Thesen zwar durchnummeriert, aber sie knüpfen nur gelegentlich aneinander an, ohne stringent aufeinander aufzubauen. Dennoch steht auch fest, dass Benjamin diese Reflexion in den Jahren 1939-40 in einer Zeit größter existenzieller Not und Gefahr versammelt hat und niedergeschrieben hat, dass er sie zudem mehrfach abgeschrieben und auch teilweise umgeschrieben hat und außerdem ins Französische übertragen hat. Und Fakt ist auch, dass er sie trotz drohender Missverständlichkeit aufbewahrt und in Sicherheit wissen wollte. Deshalb hat er sie verschiedenen Fassungen in die Hände ihm vertrauter Menschen gegeben, darunter bekanntlich Hannah Arendt, Adorno, Gershom Scholem und Dora Benjamin. Die Reflexionen waren also auch in Benjamins eigenen Augen ein oder sein Vermächtnis, und zwar nicht zuletzt als Zeugnis einer akuten Krisenerfahrung. Die konkreten Anlässe für diese politischen und für Benjamin existenziellen Krisen sind bekannt. Es waren neben dem Triumph des Faschismus in Europa, neben der Deportation und der Vernichtung zahlloser jüdischer Menschen, neben dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, vor allem der Hitler-Stalin-Pakt 1939, der in Benjamins Augen das endgültige Scheitern der Linken und die Niederlage der Gegner des Faschismus besiegelte. Vor diesem Hintergrund wohl lässt sich das folgende Postulat in These 6 verstehen. Zitat: Vergangenes historisch artikulieren heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Es geht Benjamin nicht um eine Geschichtsbetrachtung um der Geschichtsbetrachtung willen, und es geht Benjamin auch nicht um die banale Einsicht, dass alles geschichtlich geworden ist oder sich nur historisch begreifen lässt. Es geht um eine Nötigung zur Geschichte angesichts einer Gefahr. Ganz in diesem Sinne kündigt auch These 10 an, Zitat: Der Gedankengang, den wir hier verfolgen, beabsichtigt in einem Augenblick, da die Politiker, auf die die Gegner des Faschismus gehofft hatten, am Boden liegen und ihre Niederlage mit dem Verrat an der eigenen Sache bekräftigen, das politische Weltkind aus den Netzen zu lösen, mit denen sie es umgarnt hatten. Zitat Ende. Das wiederum könne nur durch eine gänzlich neue Vorstellung von Geschichte gelingen, die jede Komplizität mit der vermeidet, an der diese Politiker weiter festhalten. Genau diese Absicht verfolgen die Reflexionen. Deshalb entwickelt Benjamin seinen eigenen Geschichtsbegriff hier dezidiert auf Basis der Kritik oder genauer Ideologiekritik überkommener Geschichtsbegriffe, nämlich des Historismus, der die Geschichtswissenschaft dominiert, und der Fortschrittstheorie, der die Geschichtsphilosophie und auch sozialdemokratische Parteiprogramme beherrscht. Diese Reflexion auf die Krisenerfahrung und auf die drohende Komplizität lässt erkennen, dass Benjamins Reflexionen selbst geschichtsphilosophisch in einem mehrfachen Sinne sind. Sie skizzieren eben nicht nur den Grundriss einer dialektisch-kritischen und emanzipatorischen Geschichtserkenntnis überhaupt, sondern dies geschieht auf Grundlage einer ideologiekritisch motivierten Analyse der aktuellen Situation, der politischen Bewegungen und ihrer gescheiterten Geschichtsbegriffe. Und die Reflexionen zielen letztlich nicht lediglich darauf zu erklären, worauf eine kopernikanische Wendung der Geschichtsbetrachtung hinaus will oder wie sie aussehen soll. Vielmehr scheinen sie darauf zu zielen, diese Wendung zugleich auch zu vollziehen. Das heißt, sie lassen sich in diesem Sinne sogar performativ verstehen. Wenn sich Benjamins Reflexionen so verstehen lassen, kann der Text auch als Exempel gelesen werden für Benjamins Theorie des Jetzts der Erkennbarkeit. So nannte er selbst seine Erkenntnistheorie bei verschiedenen Gelegenheiten. Die Implikation dieser Erkenntnistheorie, also des Jetzt der Erkennbarkeit, bringt er in Notizen wie folgt auf den Punkt. Zitat: Entschiedene Abkehr vom Begriff der zeitlosen Wahrheit ist am Platz. Doch Wahrheit ist nicht, wie der Marxismus es behauptet, nur eine zeitliche Funktion des Erkennens, sondern an einen Zeitkern, welcher im Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, gebunden. Zeitkern der Wahrheit meint nicht Relativismus im trivialen Sinne oder dass Wahrheit eine Verfallszeit hat, sondern dass sie nur in bestimmten, in diesem Sinne richtigen Augenblicken, also dem griechischen Hokaios, erkannt werden kann. Beziehungsweise, dass es der politischen Urteilskraft bedarf, um sie zu erkennen. Wenn sich Benjamins Reflexionen so verstehen lassen, dann ist auch erklärbar, inwiefern sie selbst einen praktischen bzw. politischen Sinn haben. Unter der Überschrift »Das Jetzt der Erkennbarkeit« verweist Benjamin darauf, dass man das Wort »Der Historiker sei ein rückwärts gekehrter Prophet« in dem Sinne verstehen solle, dass sich der Seherblick des Historikers, der die eigene Zeit im Rücken hat, zwar an den immer tiefer ins Vergangene hinschwindenden Gipfeln der früheren Menschengeschlechter entzündet, aber gerade so, dass ihm, Zitat, die eigene Zeit weit deutlicher gegenwärtig ist als den Zeitgenossen, die mit ihr Schritt halten. Dieser Begriff von Gegenwart, der der Aktualität der echten Geschichtsschreibung zugrunde liegt, ermögliche es dem Historiker als Politiker, nicht etwa die Zukunft, sondern die Gegenwart vorherzusehen und den echten Ausnahmezustand herbeizuführen. Allein durch ihn wiederum, so heißt es in These 8, kann, Zitat, unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Dafür, dass über den Begriff der Geschichte dergestalt auch als diagnostisches und politisches Dokument gelesen werden kann, sprechen aber nicht nur diese und weitere biografische Hinweise. Vielmehr lassen sich so auch folgende Eigenarten der Reflexionen bzw. überhaupt des Geschichtsdenkens Benjamins ein wenig besser verstehen. Erstens die messianische Ausrichtung seines historischen Materialismus. Zweitens, die dezidiert ideologiekritische Stoßrichtung der Destruktion der Geschichtsvorstellungen, des Historismus und diverser Fortschrittstheorien. Und drittens schließlich Benjamins Vorstellung der Geschichte als mit Jetztzeit aufgeladener Konstruktion. Ich möchte diese Eigenarten der Reflexion über den Begriff der Geschichte im Folgenden knapp zu erläutern versuchen und dabei zugleich auch noch einmal an den Inhalt zumindest einzelner dieser sogenannten Thesen erinnern. Also erstens zunächst zum Messianismus, also zur Hoffnung auf Erlösung im Hier und Jetzt. Dieser kommt ungesäumt und ganz explizit gleich in der ersten These bzw. Reflexion zum Ausdruck. Und zwar in der bekannten Metapher des Schachautomaten. Der historische Materialismus tritt hier als schachspielende Puppe auf, die es dank der heimlichen Lenkung durch einen unschlagbaren, jedoch verborgenen Zwerg, Theologie, mit jedem Gegner aufnehmen kann. Doch auch in den meisten der folgenden Thesen finden sich unübersehbare messianische oder theologische Motive. Sei es in den Hinweisen auf die Verschränkung von Glück und Erlösung, sowie auf die messianische Kraft, die uns, wie jedem Geschlecht, das vor uns war, mitgegeben ist, in These 2. Sei es in der Vorstellung einer erlösten Menschheit, der alle Ereignisse ihrer Vergangenheit gleich nah und gleichermaßen zitierbar sind, in These 3. Oder im Bild des Messias als Erlöser und zugleich Überwinder des Antichrist, in These 6. Und nicht zuletzt die Erläuterung der Jetztzeit als messianischer Stillstellung oder als Modell der messianischen Zeit, die in einer ungeheuren Abbreviatur, also Abkürzung, die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfasst, zeigt, dass also Benjamin denkt, bis zu den letzten Reflexionen dieses Messianische mitdenkt und damit auf die Möglichkeit verweist, die in seinen Augen in jedem Augenblick seiner katastrophischen Gegenwart gegeben ist, also dass der Messias erscheint. Die systematische Einbindung dieser Motive in seine Geschichtskonzeption spricht dafür, dass der Messianismus weder unvermittelt noch gar widerständisch zu Benjamins historischem Materialismus oder seinem politischen Anspruch steht, wie das in der Forschungsliteratur häufiger behauptet wird. Es war nicht zuletzt Adorno, der immer wieder und sicherlich zu Recht darauf aufmerksam gemacht hat, dass er vielmehr, also dieser Messianismus, als das unterscheidende Merkmal des historischen Materialismus Benjamins angesehen werden muss, das ihn von fast allen anderen bekannten Ausprägungen, etwa denen Horkheimers oder Brechts oder Marcuses etc., unterscheidet. Ernst zu nehmen und aufschlussreich ist diesbezüglich auch ein eigener Hinweis Benjamins, der sich in einer der erkenntnistheoretischen Notizen zum Passagenprojekt findet. In dieser Notiz kommentiert Benjamin eine Stelle aus einem Brief Max Horkheimers aus 1937, die sich wiederum auf eine Schlüsselpassage aus dem Fuchs-Aufsatz bezieht, die sich aber fast wörtlich auch in These 7 von Über den Begriff der Geschichte findet. Dort betont Benjamin, dass, Zitat, der Begriff der Kultur für den historischen Materialismus ein problematischer sei, weil niemals ein Dokument der Kultur existiert, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Anschließend führt er aus, dass ihm überhaupt die Vorstellung, dass Kultur in Güter zerfalle, Zitat, die der Menschheit ein Objekt des Besitzes würden, eine unnachvollziehbare sei, weil das Werk der Vergangenheit ihm nicht abgeschlossen ist. Genau darauf Bezug nehmend monierte Horkheimer allerdings, jetzt Zitat Horkheimer, die Feststellung der Unabgeschlossenheit ist idealistisch, wenn die Abgeschlossenheit nicht in ihr aufgenommen ist. Das vergangene Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen. Nimmt man die Unabgeschlossenheit ganz ernst, so muss man an das jüngste Gericht glauben. Zitat Ende. Benjamin, der diese Kritik Horkheimers wörtlich in seine Notizen übernimmt, bringt direkt daran anschließend seine Differenz zum Ausdruck und unmissverständlich auf den Punkt. Zitat: Das Korrektiv dieser Gedankengänge liegt in der Überlegung, dass die Geschichte nicht allein eine Wissenschaft, sondern nicht minder eine Form des Eingedenkens ist. Was die Wissenschaft festgestellt hat, kann das Eingedenken modifizieren. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene, das Glück, zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene, das Leid, zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie, aber im Eingedenken machen wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich theologisch zu begreifen. So wenig, wie wir sie unmittelbar in theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen. Das ist so ein Proseminarfehler, es tut mir so leid. Also theologisch. Mit Eingedenken scheint Benjamin hier eine Einstellung oder Haltung zu benennen, die als eine dezidiert nicht objektivierende seiner neuen Geschichtsauffassung entspricht. Er rekurriert mit diesem, auch aus Texten Adornos vertrauten, sonst aber eher ungebräuchlichen Ausdruck, auf Ernst Bloch, dessen Geist der Utopie für Benjamins Geschichtsdenken ohnehin früh schon prägend war. Bereits bei Bloch steht der Ausdruck für eine sehr besondere Weise der Erfassung vergangenen Geschehens. Benjamin zufolge geht es im Eingedenken um eine Haltung oder Einstellung, die eine eigentümliche Verschränkung von Gegenwart, Jetztzeit und Vergangenheit ermöglicht und die vollkommen verschieden ist von der üblichen distanzierten und zugleich souverän zugreifenden Einstellung auf historische Tatsachen, die an sich schon chronologisch sind oder scheinen. Zugleich hat das Eingedenken auch eine Art widerfahrenes Charakter. Es kann sich einstellen im Moment der Gefahr und stiftet in diesem Moment ein spezifisches Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Oder mit den Worten Benjamins: Es halte ein Bild der Vergangenheit fest, das sich dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Dieses Bild soll zugleich eine Bedingung dafür darstellen, dass die Toten vor dem gegenwärtigen Feind geschützt und der Kampf für die unterdrückte Vergangenheit gewonnen werden kann. So schreibt Benjamin in These 6. Zweck oder Funktion des Eingedenkens ist somit eine Rettung der Vergangenheit, insbesondere des Subalternen und bisher Unabgegoltenen. Auch das scheint Benjamin mit Erlösung im Sinne einer Erfüllung nicht erfüllter Möglichkeiten und Hoffnungen zu meinen. Und diese liegt in unserer Hand, also dazu bedarf es nicht des transzendenten Eingriffs. Mit dem uns sonst vertrauten Gedenken oder Angedenken oder Andenken hat dieses Verhältnis der Gegenwart zu Vergangenem nichts zu tun. Wohl aber mit der von Benjamin ebenfalls an verschiedenen Stellen hervorgehobenen schwachen messianischen Kraft, die jedem Geschlecht mitgegeben ist. Das Eingedenken, in dem die Zeit weder als homogen noch als leer erfahren wird, widerspricht somit sowohl der üblichen Vorstellung gesteuerter oder auch kultischer Erinnerung als auch der wissenschaftlich objektivierenden Erforschung und steht damit im Widerstreit zu den bisher praktizierten und vertrauten Praktiken der Erinnerungskultur wie auch der Geschichtsschreibung. Dass solche veränderten Einstellungen zur Vergangenheit und alternative Zeitvorstellungen notwendig sind, zeigt Benjamin auch, und damit komme ich zum zweiten Punkt oder zur zweiten Eigenart, mittels grundlegender ideologiekritischer Einwände. Benjamins Ideologiekritik richtet sich gegen die seinerzeit vorherrschenden Geschichtsvorstellungen, gegen den Historismus der Geschichtswissenschaft einerseits und gegen die vulgärmarxistische Fortschrittstheorie der deutschen Sozialdemokratie und auch der Zweiten Internationale andererseits. Am Historismus kritisiert er ganz grundsätzlich den Glauben daran, man könne die Vergangenheit erkennen, wie sie eigentlich gewesen ist. Und die damit verbundenen Postulate eines voraussetzungs- oder interesselosen Blicks auf Vergangenes sowie der methodischen Einfühlung. Benjamins Ideologiekritik zielt dabei nicht allein auf die erkenntnistheoretische Falschheit oder Naivität dieser Annahmen bzw. Forderungen, sondern fokussiert auf ihre Konsequenzen, das heißt Funktionen und Effekte. Problematisch an ihnen ist, was im Angesichts der aktuellen Niederlage der Gegner des Faschismus erkennbar ist. Diese Annahmen selbst implizieren das Bild einer objektiven Geschichte, die doch nur die Geschichte der Sieger ist und auch gar nichts anderes sein kann. Und sie stehen damit zugleich im Dienst der bis heute Siegreichen, schreiben ihre Geschichte fort und leisten ihren Beitrag zur Niederlage der Gegner des Faschismus. Am Fortschrittsbegriff diverser marxistischer oder vulgärmarxistischer Theorien wiederum moniert Benjamin zum einen eine blinde Identifikation von technischer und menschlicher Entwicklung sowie die Unterstellung, deren Fortschritt sei unaufhaltsam und unabschließbar. Auch an dieser Geschichtsauffassung, wie er sie insbesondere bei sozialdemokratischen Politikern erkennt, kritisiert Benjamin die Effekte, deren Ausmaß und wechselseitige Verstärkung sich in der gegenwärtigen Situation in aller Klarheit zeigen. Zitat: Der sture Fortschrittsglaube, ihr Vertrauen in ihre Massenbasis und schließlich ihre servile Einordnung in einen unkontrollierbaren Apparat sind nur drei Seiten derselben Sache. Und auch der Konformismus sei in damit einhergehenden technokratisch verkürzten Vorstellungen von Arbeit sowie von Natur als Objekt der Herrschaft und Ausbeutung fundiert. Beide überkommenen Geschichtsvorstellungen, und nicht nur diese, gehen Benjamin zufolge von Hintergrundüberzeugungen aus, die sich auch erkenntnistheoretisch kritisieren lassen. Die Vorstellungen eines progressiven oder überhaupt eines kontinuierlichen Fortgangs unterstellen ihm zufolge eine homogene und leere Zeit. Weil in Benjamins Augen die Kritik an diesen Implikationen die Grundlage der Kritik an den überkommenen Geschichtsvorstellungen überhaupt ist, konzipiert er seinen Gegenentwurf radikal und spricht von der Geschichte als mit Jetztzeit aufgeladener Konstruktion. Damit komme ich zur dritten Eigenart des Geschichtsdenkens Benjamins, das die Reflexion über den Begriff der Geschichte prägt. Dieser Gegenentwurf, also Geschichte als mit Jetztzeit aufgeladene Konstruktion, dieser Gegenentwurf verweist erneut auf den Begriff bzw. die Haltung des Eingedenkens. Benjamin behauptet, dass auf Grundlage einer eingedenkenden Haltung die überkommenen Geschichtsvorstellungen zunächst vom historischen Materialismus durchschlagen werden. Also so schreibt er in These 5 und 6. Doch ein destruktiver Akt allein genügt nicht, sondern ihm muss eine Konstruktion korrespondieren. Zitat: Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort die von Jetztzeit Erfüllte bildet. Unter dem freien Himmel der Geschichte, also einer Praxis des Neubeginnens, entspricht ihr der dialektische Sprung, als den Marx die Revolution begriffen hat. Deshalb sei revolutionären Klassen das Bewusstsein eigen, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen. Dabei könne die Gegenwart nicht als Übergang, sondern als Stillstellung begriffen und ergriffen werden. Verbindet man diese Erkenntnis mit dem Bild des kontinuierlichen Fortschritts der Produktivkräfte oder auch mit dem Blick des Angelos Novus auf die bisherige Geschichte als fortdauernder Katastrophe, wird damit auch Benjamins berühmtes Diktum verständlich, dass die Revolutionen gerade nicht die Lokomotiven der Weltgeschichte seien, sondern der Griff des Menschengeschlechts nach der Notbremse. Der historische Materialist habe als Geschichtsschreiber und Geschichtsphilosoph die Aufgabe, solche revolutionären Momente zu erkennen. Das kann er, wo diese ihm als Monade entgegentritt. Zitat: In dieser Struktur, also der monadischen, erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt einer revolutionären Chance im Kampf für die unterdrückte Vergangenheit. Diese Erkenntnis wollte Benjamin selbst in seinen materialen Arbeiten erreichen, die eben deshalb und in diesem Sinne messianisch und revolutionär genannt werden dürfen. Wie genau das zusammengedacht und zusammengebracht werden kann, ist dennoch nicht einfach zu beantworten. Genau das bleibt unsere Aufgabe, so wie Adorno uns das schon vorgeschlagen hat. Vielen Dank.